Anlässlich des 105. Geburtstages des Präsidenten Kim Il-sung wurde in der Hauptstadt der TVRK Pyongyang das 5. Frühlingsvolkskunstfestival im April feierlich eröffnet. Am 10. April gab es im Großtheater Ost-Pyongyang die Eröffnungsfeier des Festivals, an der sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Teilnehmer am Festival und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang beteiligten. Nach der Eröffnungsansprache wurde die Fahne des Festivals aufgezogen. Im Anschluss daran war ein Eröffnungsauftritt.